Nach dir, Herr, verlangt meine Seele mit Sehnsucht. Ich möchte von Herzen zu dir. Im Kampfe des Lebens bist du meine Zuflucht. Schenk weiter mir Kraft für und für. Zu dir, Herr, und näher zu dir hin. Lass wohnen dein Geist, Herr, in mir. Regiere mein Herz, schenk mir deinen Sinn. Mein Leben gehöre ganz dir. Warum, Herr, kann ich nicht mehr wirken wie früher? Warum ist mein Beten verhallt? Ich weiß noch wie damals, ich scheut keine Mühe. Doch jetzt ist's im Herzen so kalt. Zu dir, Herr, und näher zu dir hin. Lass wohnen dein Geist, Herr, in mir. Regiere mein Herz, schenk mir deinen Sinn. Mein Leben gehöre ganz dir. Ich weiß, Herr, mein Leben ist elend und traurig. Wie sinnlos hab ich es gelebt. Doch so wie die Saat war, so kommt einst die Ernte. Und nichts, was für dich war, bestimmt. Zu dir, Herr, und näher zu dir hin. Lass wohnen dein Geist, Herr, in mir. Regiere mein Herz, schenk mir deinen Sinn. Mein Leben gehöre ganz dir.